Unser täglicher Tipp zum Überleben. Leisten Sie keinen Widerstand, wenn Sie überfallen werden. Das erhöht Ihre Chance, lediglich beraubt und nicht auch noch umgebracht zu werden. Halten Sie den Kopf hoch und die Augen offen. Wenn Sie aussehen wie ein Opfer, werden Sie eins. Es ist ein Jammer, dass wir die Feier nicht miterleben können. Der Herr Minister war ein so vornehmer Mensch. Ohne Beziehung ist an Eintrittskarten nicht ranzukommen. Wenn du den Mann vom Service anständig geschmiert hättest, könnten wir es wenigstens im Fernsehen sehen. Der ist doch schwul. Na und? Soll er den Kasten in Frauenkleidern reparieren, wenn es ihm Spaß macht? Wie spät ist es? Die Pan Am Uhr zeigt 7:45. General Motors 2:30. Und das IBM-Haus kann ich nicht sehen. Zeigt General Motors eigentlich Zentropolis oder Minopolis Zeit an? Pan Am geht 10 Minuten nach. Und General Motors steht seit 3 Wochen. Ich muss gehen. Lass dich nicht wieder vertrösten. Wenn keine Kriegsfilme gedreht werden, kann Abel auch nichts machen. Kriegsfilme? Wieso Kriegsfilme? Abel sagt, ich bin der Idealtyp für Kriegsfilme. Offiziere und so. In Werbefilmen werden solche Typen immer gebraucht. Also dafür bin ich mir zu schade. Ein Schauspieler und kein Imageträger. Der will nicht umschulen lassen und den teuren Unterricht bezahlt, um Tränengas anzupreisen. Du hättest in deinem alten Beruf bleiben sollen. Wenn es keine Versicherungsfirmen mehr gibt, dann kann es auch keine Versicherungsvertreter mehr geben. Das weißt du doch genau. Ich weiß, dass ich den ganzen Tag bis zu den Knien im Blut stehe. Und ich weiß, dass ich 2-mal die Woche die Beine breit machen muss, damit der Herr Sozialhelfer unsere Beihilfe unterstützt. Das weiß ich. Gestern hat er mir erzählt, er schenkt seiner Frau zum Geburtstag einen Ring aus Eichenholz. Von Tiffany. Also wenn ich ein Engagement habe, dann hört das sowieso. Na, wie sieht's aus? Jetzt, wo die Armee in den nördlichen Stadtteilen Splitterbomben einsetzt, können wir die Hälfte gleich verbrennen. Daran können wir nichts ändern. Also, wie viel? Bis jetzt haben wir 43 Zugänge. 4 Weiße, 28 Schwarze, 3 Puerto Ricaner, 1 Chinesin und 7 Lateinamerikaner. 4 von den Schwarzen haben wir sofort zurückgehen lassen, da war nichts mehr zu machen. Aus den anderen haben wir 24 Nieren links, 18 Nieren rechts, 1 Milz, 4 Lebern, eine leicht angekratzte Lunge und einen halben 12-Fingerdaum rausgeholt. Wie viel Blut wir haben, weiß ich noch nicht. Ist die Lieferung für C1 fertig? Schon abgeholt. Den Lieferschein habe ich raufgeschickt. Zeiten sind das? Brauchst du was, Mann? Ich habe alles rauf und runter. Heroin, Kokain, Pervertin, Pradalin, Captagon. Nein, Schirm. Danke! Das reicht nicht für Speed. Das bringt mich wieder hoch, Opa! Steht voll auf Barbiturate. Aber ja. Mann, da haben Sie aber Glück, dass ich zufällig hier vorbeikomme. Wo soll's denn hingehen? zum Kultur. Muss ich Sie aber schon an der 270. auslassen. Ist ja jetzt alles abgesperrt. Wenn die Jungs von der Truppe so weitermachen, dann steht im Norden bald kein Haus mehr. Gestern hat es wieder ein Kumpel von mir erwischt. In der 361. War nicht mehr viel übrig. Aber für die von der Organverwertung reicht es wohl immer noch. Wird ja auch nicht schlecht bezahlt, sagt man. Der Chef war vielleicht sauer. Ich hab's dem Toni immer wieder gesagt. Toni, habe ich gesagt, fahr nicht in den Norden. Da kommt nichts bei rum. Jetzt kann seine Frau zusehen, wie sie die Raten für einen neuen Wagen abgestottert kriegt. Da kann man nichts machen. Ich komme gerade vom Olympiastadion. Mein lieber Mann. Einmal die Woche Staatsbegräbnis. Und im halben Jahr kann ich mich bequem zur Ruhe setzen. Ja, ja. Ja, den Dr. Schumacher. Tja. Den hat's schon auch erwischt. So schnell geht das. War ein feiner Mann, der Herr Minister. Muss man schon sagen. Also, für mich wäre das ja nichts. Ne, Minister? Da muss man Kopf für haben. Ja. Sehen Sie, gestern haben Sie die 632. gesperrt. War meine Straße. Seit Sie die U-Bahn gesprengt haben, war die nicht schlecht. Hier darf ich Sie eigentlich gar nicht mitnehmen, weil wenn mich ein Kollege erwischt, bin ich die Lizenz los. Aber was soll ich machen? Ich brauche einen neuen Vergaser. Der Chef sagte, es setzt jemand anderen auf meinen Wagen, wenn ich nicht bald neuen Vergaser bringe. Ist ja schon egal. Wenn ich nicht mehr in meiner Straße fahren darf, dann brauche ich auch keinen Vergaser. Was ist das? Kann man nichts machen. So, hier lasse ich Sie raus. Nee. Nicht ab. Kreditkarten machen wir nicht. Nur Bares, da weiß man, was in der Tasche klimpert. Moment. Geht nur von außen auf. Na, Opa, Massage gefällig? Absolut kein Fall. Und ich mache es besonders langsam, ohne Zuschlag. Lassen Sie mich nicht fliegen. Na, guck doch mal hier. Hast du lange nicht mehr gesehen, sowas schon gut, ne? Na komm, fass ruhig an, tut nicht weh. Hören Sie. Hilfe! Polizei! Hilfe! Kann ich Ihnen helfen, Frau? Das perverse Schwein, Herr Wachtmeister, dieser schwule alte Sack, der hat mich angetastet. Das ist wahr. Schau. Die Uhr ist für mich. Die Uhr ist für mich. Ich habe ihn angemacht. Verschwinde. Oder ich schlag dir wegen Widerstand gegen die Startgewalt oder der Knochen bleibt kaputt. Du hast doch deinen Spaß gehabt. Lass mir doch die Uhr. Auch schon. Lange halte ich das nicht mehr aus. Er ekelt mich an. Weißt du, was mir heute Morgen passiert? Ich komme gerade aus Macy's. Da kommt so ein Ausgeflippter die 34. runtergerannt. Völlig nackt. Mit dem Schwert in der Hand. So ein Ding. Ich stürze zum Taxi, verstaue so schnell ich kann meine Einkaufstüten auf dem Rücksitz und will einsteigen. Da reißt ein Kerl die andere Tür auf, schmeißt meine Einkaufstüten auf die Straße, tritt mir vors Schienbein und schreit den Taxifahrer an, er soll endlich losfahren. Hast du den Schlagring denn nicht dabei? Den habe ich verloren. Wie viel hast du heute? 64. Ich nur 38. In letzter Zeit werden es immer mehr Weiße. Na klar, im Norden wohnen auch Weiße. Hast du eine Ahnung, was die mit den Organen machen? Die Krankenhäuser kriegen's. Was haben die denn mit dem Zeug? Transplantationen sind verboten. Vielleicht experimentieren sie. Die Wagen, mit denen sie die Container abholen, benutzen nur die von der Regierung. Das Horoskop des Tages. Heute Skorpion. Befriedigung durch die Arbeit ist wichtiger als finanzieller Gewinn. Übertriebene Empfindlichkeit führt zu Missverständnissen. Rosi, versuchen Sie mal zur Telefongesellschaft durchzukommen. Die sollen endlich jemanden darüber schicken, der den grünen Anschluss repariert. Und danach rufen Sie im Studio an und sagen, Herrn Abel, ich hätte die Besetzung für die Demonstration perfekt. Tut mir leid, Herr Barth, der Chef ist im Moment nicht zu sprechen. Ich bin aber angemeldet. Draußen warten 200 Mann, die sind alle angemeldet. Herr Barth, wir haben Ihnen doch geschrieben, dass zurzeit keine Vakanzen frei sind. Im Nordosten der Stadt stellt die Post keine Briefe mehr zu. Dann haben Sie den Brief nicht bekommen? Nein. Sie müssen eben noch eine Weile auf Ihre Chance warten. Ich warte jetzt 2 Jahre auf meine Chance. Sie wird kommen. Bestimmt. Wann? Herr Bald, Sie sind in unserer Kartei als Idealtyp für Offiziersdarsteller vermerkt. Es liegt doch nicht an uns, wenn in den letzten beiden Jahren keine Kriegsfilme gedreht wurden. Wollen Sie Ihre Begabung in irgendeinem Film verschleudern? Na sehen Sie. Ich kann Ihnen versichern, dass in absehbarer Zeit mehrere Soldatenfilme produziert werden. Solange werden Sie noch warten müssen. Ich kann nicht mehr warten. Herr Bald, das Wichtigste in Ihrem Beruf ist warten können. Ihre Frau arbeitet doch. Na, bitte, von Verhungern kann keine Rede sein. Ja, ich brauche einen neuen Wagen. Hören Sie. Wir sind an der Kreuzung 131. 22. Straße demontiert worden. In Sekundenschnelle war der Wagen nur noch ein Schrotthaufen und wir saßen auf der Straße. Die Ampel war plötzlich auf Rot gesprungen. Dann müssen Sie mal eine Zeit lang die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Welche? Oder zu Fuß gehen. Das ist zu gefährlich. Ich muss Herrn Abel sprechen. Das geht, Herr Bald, ich kann hier nicht die ganze Zeit mit Ihnen über Individualverkehr diskutieren. Vielleicht eine Nebenrolle. Bitte, wie Sie wollen. Ich kann Sie nicht hindern. Hier steht alles drauf. Nur, wenn Sie das machen, sind Sie für immer festgelegt. Wechseln können Sie dann nicht mehr. Überlegen Sie sich das nochmal. Kurznachrichten. Im Sturmangriff setzten heute Nachmittag Elitesoldaten unter Leitung von Commander Wilkins dem Geiseldrama in der Bank von Centropolis ein Ende. Die Soldaten waren mit gepanzerten Fahrzeugen angerückt und schossen sich den Weg in den 14. Stock der Bank frei, wo 5 Terroristen 32 Geiseln über 24 Stunden lang festgehalten hatten. 4 Terroristen starben im Kugelhagel. Der 5. wurde schwer verletzt abgeführt. Von den 32 Geiseln wurden 28 tot aufgefunden. 4 Geiseln wurden mit lebensgefährlichen Schussverletzungen in ein Hospital gebracht, wo sie zurzeit noch behandelt werden. Wie schon bei der letzten Geiselbefreiung vergangenen Montag, führten die Soldaten auch heute wieder Verwandte und Freunde der Terroristen als Kugelfang vor sich her. Den roten Knopf eindrücken und von unten gegen den grünen Kasten schlagen. Bleibt kalt. Dann wird's in den nächsten 2 Stunden auch nicht wieder heiß. Seit wann ist denn das so? Mittwochabend. Der Hausmeister sagt, es kommt von den Sprengungen. Ach so. Wenn die im Norden ein Haus in die Luft jagen, dann kann es sein, dass die zentrale Leitung was abkriegt. Was wirkt sich denn hier aus? Der Sozialhelfer war da. Was wollte er denn? Dasselbe wie immer. Außerdem hat er seine Provision erhöht. Auf 100 im Monat. Der ist nicht dumm. Von 300 Beihilfe kassiert er 100 ab. Das sind 33 1/3%. So viel habe ich als Vertreter nicht gehabt. Das ist eine Hauptrolle? Nein. Ein Kriegsfilm? Glaube ich nicht. Wo sind meine Pillen? In der Schublade. Ob sie dir einen Vorschuss auszahlen? Du denkst einen Vorschuss und ich hab noch nicht mal die Rolle. Wenn es morgen wieder nicht klappt, du kannst sofort bei uns anfangen. Ich habe heute mit dem Chef gesprochen. Es werden von Tag zu Tag mehr. Wir können nicht mehr alle auswerten. Auch nicht, wenn wir Überstunden machen. Man muss Hilfskräfte einstellen. Ich kann das nicht. In noch lebenden Menschen mit dem Messer herumschneiden. Es geht alles automatisch. Schneiden brauchst du auch nicht. Was machen wir mit einem Laserstrahl? Und an den Geruch des Blutes gewöhnt man sich schnell. Man muss nur aufpassen, dass man nicht auf Granatsplitter oder Sprengkugeln trifft. Was macht ihr mit den Organen? Die werden konserviert und künstlich am Leben gehalten. Einmal die Woche kommt ein Mann und holt alles ab. Für die Krankenhäuser? Das ist ein Regierungswagen. Es gibt doch Krankenhäuser, die Regierung unterhält. Mary glaubt, dass die experimentieren. Künstlicher Mensch oder sowas. Frankenstein, ne? Also auch nicht schade, dass solche Filme nicht mehr gedreht werden. Ja, Anschluss MTU 527803. Hallo? Hallo? Melden Sie sich doch. Hallo? Hallo? Wer war das? Einbrecher. Sie kontrollieren, ob jemand in der Wohnung ist. Ab morgen wird das alles anders. Wo bleiben Sie denn? Ja, entschuldigen Sie, ich hatte die Tür aufbehalten. Doch, im Gegenteil. Ich kann Ihnen den ganzen Shakespeare auswendig vorsagen. Nie gehört. Also fangen wir an. Kommen Sie weiter vor auf die grüne Markierung. Name? Bald. Mit T oder mit T? Mit T, wie tanzen. Alter? Ach, 49. Verheiratet? Ja. Name, Alter, Beruf der Frau? Pet. 38 Jahre alt, medizinische Assistentin in der zentralen Organauswertung. Größe? Sie. Wer, ich? Ja, Sie. 179 cm. Figur? Schlank. Mit oder ohne Korsett? Ohne. Augen? Blau. Sehschäden? Nein. Haare? Schwarz. Gefärbt? Nein. Gesicht? Oval. Gelistet? Nein. Krankheiten? Keuchhusten, Lungenentzündung, Ziegenpeter, Klaustrophobie, Kinderlähmung, Smogschäden, irgendwelche Geschlechtskrankheiten. Nichts. Sprachfehler? Nein. Agentur? Zentrale Schauspielervermittlung Zentropolis. Herr Abel ist mein persönlicher Agent. Rollen beim Funk, Film, Fernsehen, Video, Kassette, Bildplatte, etc. Nein, ich habe... Schon gut, passen Sie auf. Wenn das rote Licht aufleuchtet, fangen Sie an. Schauen Sie direkt in die Kamera. Der Speisezettel. Zusätzlich zu den bereits heute Morgen genannten Konserven sind folgende Sorten sofort zu vernichten: Pfirsiche, Fabrikat Beauty Love. Bohnen, Fabrikat Grüne Freiheit. Speiseeis, Fabrikat Golden Queen. Bei den genannten Konserven besteht Vergiftungsgefahr. Wir bitten die Bevölkerung um Mitarbeit. Besonders die Hausfrauen sind aufgerufen, sich an der Vernichtungsaktion zu beteiligen. Was soll ich machen? Ich will leben. Ihr dürft das nicht tun. Ich lebe doch noch. Ist sie registriert? Wie ist das schon beim Chef? Wie ist das passiert? Sie ist wieder zu sich gekommen. Hast du ihr die Spritze nicht gegeben? Sie ist zu stark. Ich komme durch. Bestimmt. Ich komme durch. Das ist nicht so schlimm. Wir haben auch Ärzte bei uns. Die flicken mich wieder zusammen. Wenn das kein Ende nimmt, das Töten, wegen euch haben wir schon genug Ärger. Ihr könnt dich nicht einfach abboxen. Wir sind doch für euch. Für euch machen wir das doch. Für mich nicht. Ich will damit nichts zu tun. Wenn du sie festhältst. Hier. Schlagt mich tot. Ich muss kurz. Ihr Anschluss MTU 5293, bald am Apparat. Herr Bald, eine gute Nachricht für Sie. Die Warterei ist zu Ende, Sie sind engagiert. Noch heute Nachmittag erwartet man Sie im Studio. Glückwunsch! Meldungen aus dem Kulturleben. Gestern Abend gaben der international berühmte Komponist und Dirigent Antonio Delgado und seine Frau Eloise eine Wohltätigkeitsparty für die Führer der Widerstandsbewegung aus den Ghettos der Nordstadt. Delgado versprach, die Einnahmen aus seinem nächsten öffentlichen Konzert der Bewegung zur Verfügung zu stellen. Herr Bald, wie Herr Kain von der Agentur Abel Ihnen bereits telefonisch mitgeteilt hat, sind wir gewillt, Sie ins Engagement zu nehmen. Und bevor wir auf Ihre Rolle zu sprechen kommen, sollten Sie mir ein paar Fragen beantworten. Ja, bitte. Welcher politischen Partei gehören Sie an? Keiner. Welche Partei hat Ihre Sympathie? Beziehungsweise welchen Kandidaten haben Sie bei den letzten Präsidentschaftswahlen gewählt? Ja, also, wie soll ich das sagen? Ich meine, ich habe überhaupt nicht gewählt. Ich bin gar nicht zur Wahl gegangen. Für Politik habe ich mich noch nie interessiert. Aber ich meine, also wenn Sie wollen, dass ich, Sie müssen mir nur sagen... Waren Sie jemals Mitglied einer Gewerkschaft, eines politischen Zirkels oder eines Geheimbundes? Nein, warum? Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Vaterland hören? An Freiheit, Familie, Ehre, Mut, Tapferkeit, an Recht und Ordnung. Warum sind Sie Schauspieler geworden? Ich habe einen Test gemacht. Und dann, als Vertreter hat man ja viel Zeit gehabt, da bin ich öfter ins Kino gegangen früher, das hat mich sehr beeindruckt. Damals habe ich immer gedacht, das solltest du auch machen. Und dann nach dem Test habe ich mich entschlossen. Als Vertreter ging es ja sowieso nicht mehr. Herr Bald, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, kann Ihr ganzes Leben verändern. Noch können Sie aufstehen und diesen Raum verlassen. Wenn Sie aber sitzen bleiben, haben Sie sich schon jetzt für die Rolle, die Sie spielen sollen, entschieden. Sie können nicht mehr Nein sagen. Es gibt dann kein Zurück. Entscheiden Sie sich. Ist es eine Hauptrolle? Es ist einer Hauptrolle nicht unähnlich. Warum sollte ich ablehnen? Ich bin Schauspieler. Ich muss spielen. Sie haben sich entschieden. Ja. Unwiderruflich. Top. Gut. Hören Sie zu. Erstens. Sie unterstehen von nun an der obersten Behörde von Zentropolis TV Radio. Allen Anordnungen... Nachrichten. Morgen gegen 15 Uhr übertragen wir live aus der großen Halle des Senats die Amtseinführung und Vereidigung des neuen Ministers für Industrie, Handel, Fernmeldewesen, Ernährung und Bodenschätze, Professor Dr. Balthasar Allmann. Diese Sendung wird über alle Kanäle ausgestrahlt. Bald, das verstehe ich nicht. Ich spiele den neuen Minister für Industrie, Handel, Fernmeldewesen, Ernährung und Bodenschätze unter dem Künstlernamen Professor Dr. Balthasar Allmann. Bald, das ist absurd. Der Computer hat eine Totalanalyse erstellt. Mein Sympathiequotient liegt bei 11,8. Das ist außerordentlich hoch. Der Präsident hat 12,1. Du bist kein Politiker. Ja, meinst du, der Präsident ist gelernter Politiker? Wir alle sind ausgebildete Schauspieler. Bald, da will ich jemand reinlegen. Und die neue Wohnung hier? Die neuen Möbel? Die Stereoanlage, der Fernseher? Und die neuen Kostüme? Kein Mensch investiert so viel Geld, nur um hier einen Streich zu spielen. Übrigens, die Ministerin für Gesundheit und Familienplanung wohnt gleich nebenan. Du wirst sie morgen früh kennenlernen. Bald ein Minister, das habe ich in der Schule gelernt. Ein Minister, das ist... Ein Mann mit Ausbildung in Politik. Der ist in einer Partei. Der muss gewählt werden. Muss Entscheidungen treffen. Politik machen. Ich werde morgens abgeholt und abends wieder zurückgebracht. Meine Arbeit besteht darin, Reden, die ich im Fernsehen, bei Empfängen, Interviews oder sonst wo halten muss, auswendig zu lernen und mit einem Regisseur einzustudieren. Außerdem drehen wir die Spots, die abends in den Nachrichtensendungen gebracht werden. Was hat das mit Politik zu tun? Eine Rolle, wie jeder andere ist das. Das schaffe ich nie. Was schaffst du nie? Frau Ministerin spielen. Das ist auch nicht nötig. Für die Aufnahmen wird eine Kollegin, die der Computer ermittelt hat, meine Frau spielen. Sie ist der optimale Idealtyp. Du wirst in der Organauswertungszentrale kündigen und nach Ablauf der dreimonatigen Kündigungsfrist wirst du nur noch hier sein. Freust du dich? Und der Sozialhelfer? Den sind wir natürlich auch los. Siehst du, jetzt bist du stolz darauf, mit einem Schauspieler verheiratet zu sein. Irgendetwas stimmt da nicht. Lange warst du weg? Vielleicht 10 Minuten. Wir laden uns ja gleich um die Ecke. Und du hast die Wohnungstür aufgelassen? Sonst wäre ich ja nicht mehr reingekommen. Miri, du bist selbst schuld. Wenn Daniel von der Front zurückkommt und das sieht, schlägt er mich tot. Der Hausmeister? Vielleicht hat der Hausmeister die Wohnung ausgeräumt. Na, daran habe ich auch schon gedacht. Daniel hat ihn so oft mit dem Armeegewehr auf Ratten schießen lassen. Das ist der Dank. Was soll ich nur machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lass dir nichts anmerken. Red mit dem Chef. Vielleicht kannst du Überstunden machen. Ob ich zur Polizei gehe? Das kannst du nicht bezahlen. Die Schönste bist du auch nicht mehr. Daniels Waffensammlung. Der Farbfernseher. Die Stereotruhe. Alles weg. Nachrichten. Heute Vormittag wurde dem Minister für Industrie, Handel, Fernmeldewesen, Ernährung und Bodenschätze, Professor Dr. Balthasar Allmann, der Ehrendoktorhut der Universität von Zentropolis überreicht. Der Minister bedankte sich mit einer Rede an die Professoren und Studenten, in der er besonders die Freiheit der Wissenschaft als unabdingbare Voraussetzung jedweder freiheitlichen Demokratie hervorhob. Einmal nur den Shakespeare spielen können. Einmal einen richtigen Ausbruch. Oder einen Monolog. Jeden Tag derselbe dünnblütige Mist. Dieselben Gesten, dieselben Gesichter, dieselbe Mimik, dieselben Redensarten, dieselben Kostüme und Kulissen und... Lass dich umbesetzen. Das geht nicht. Das habe ich nicht zu entscheiden. Warum nicht? Dann nicht entscheide ich überhaupt nichts! Das ist so beim Film. Entscheiden tut der Regisseur, der Produzent. Soll ich mir vielleicht darüber auch noch Gedanken machen? Dafür werde ich nicht bezahlt. Meinst du, mir macht es Spaß, jeden Abend mit der Frau Ministerin zu plaudern? In diesem intriganten Miststück. Sie ist die ideale Besetzung. Und ich? Ich bin wohl nicht die ideale Besetzung. Warum wird unsere Wohnung abgeschirmt wie eine Quarantänestation? Bist du eifersüchtig? Etwa auf dieses Flittchen mit Perücke und falschen Zähnen? Sowas kann sich auch nur ein Computer ausdenken. Sie kommt aber sehr gut an. Bei wem? Darüber gibt es genaue Zahlen. Ich liege jetzt bei 11,9. Ist denn das so wichtig? Ja, es ist das Wichtigste. Das ist es ja. Kein Applaus. Kein Kontakt mit dem Publikum. Kein Vorhang. Nichts. Und vor 3 Wochen in der Universität? Ach, alles Statisten. Können... denn das so einfach machen? Du würdest staunen. Wenn du wüsstest, was man alles machen kann. Achtung, Aufnahmeleitung. Wo ist der nun schon wieder? Wir fahren jetzt die Magnetaufzeichnung ab. Nein, halt! Wir müssen anfangen. Wo ist Bald? In der Maske. Ja, wie soll ich denn anfangen? Achtung, Aufnahmeleitung. Achtung, ja? Aufnahmeleitung. Aufzeichnung der Ministerrede sofort stoppen. Ich habe doch noch nicht mal angefangen. Magnetaufzeichnung sofort löschen. Korrigiertes Manuskript läuft über Videoschreiben. Noch 20 Minuten. Was denn jetzt? Das Studio ist nur noch für 20 Minuten gemietet, dann müssen wir raus. Das sagen Sie mir jetzt. Unter diesen Produktionsbedingungen kann ich nicht arbeiten. Achtung, Aufnahmeleitung. Wo bleibt Wald? Aufnahmeleitung. Aufnahme nach Konzeption C14 sofort stoppen. Neue Anweisung. Zwischen Komplex 6 und Komplex 7 Hinweis auf intensive diplomatische Aktivität. Bald, endlich. Kann ich anfangen? Haben Sie das korrigierte Manuskript? Nein, natürlich nicht. Macht nichts. Wir lösen alles in kurze Einstellungen auf. Achtung, Sie können Aufnahmeleitung. Achtung, Aufnahmeleitung. Für Komplex 6 und 7 Sympathieträger um den Minister gruppieren. Also kann er nicht ablehnen. Wir müssen drehen. Ja, wie denn? Innerhalb von 2 Stunden haben Sie 18 Mal den Text geändert und die Aufnahme gestoppt. Was soll ich denn jetzt drehen? Dafür tragen Sie die Verantwortung. Ich? Wieso ich? Kann ich nicht. Achtung, Aufnahme. Ich habe da etwas vorbereitet. Wenn Sie wollen. Die Ministerrede per Expressbote sofort nach K1. Auswendig? Ja, ja, natürlich. Wir müssen drehen. Also gut, fangen wir an. Der Schwarz, dass alle Leibesglieder dem Bauch rebellisch, also unverklagten, dass er allein nur wie ein Schlund verharre, in Leibesmitte, arbeitslos und müßig, die Speisen stets verschlingend, niemals tätig, so wie die anderen Alten. Wo jene Kräfte sähen, hörten, sprächen, dächten, gingen, fühlten und wechselseitig unterstützt dem Willen und allgemeinen Wohl und Nutzen dienten des ganzen Leibes. Haben Sie das gesprochen? Ja. Es ist noch nicht ganz ausgereift, aber... Warum haben Sie den Text gesprochen? Wir waren alle sehr nervös. Besonders der Aufnahmeleiter. Wir mussten abdrehen. Und der Text wurde andauernd geändert. Naja, also... Irgendwann war da kein Text mehr da. Ich meine, die Rede war schon wieder gestoppt. Und weil ich den Menenius Agrippa studiert habe, da dachte ich, weil es doch ein klassischer Text ist. Wer ist dieser Menenius Agrippa? Das ist eine sehr schöne Rolle im Coriolan von Shakespeare. Die Bürger von Rom haben sich zusammengerottet und wollen auf das Kapitol ziehen und den Caius Martius erschlagen. Sie sind völlig ausgehungert, obwohl die Vorratshäuser des Adels mit Korn gefüllt sind. Sie wollen die Kornpreise selber machen. Da kommt der Menenius Agrippa, hält die Rede und das Volk beruhigt sich. Wann haben Sie das erste Mal daran gedacht, diesen defätistischen Aufruf vorzutragen? Was ist daran defätistisch? Sie erzählen eine Geschichte von Aufruhr und Widerstand. Von Massen, die sich zusammenrotten und ihre Führer erschlagen und am Ende sogar die Kornpreise selber machen wollen. Soll ich Ihnen sagen, was das ist? Ein verschlüsseltes Flugblatt der Feinde von Centropolis. Es ist ein Theaterstück. Der Mann, der es geschrieben hat, ist 405 Jahre tot. Er war ein Genie. Wer hat Sie aufgefordert, dieses Flugblatt zu verlesen? Niemand, es ist kein Flugblatt. Wurden Sie dafür bezahlt? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Gehören Sie der Organisation an? Sie verstehen mich nicht. Ich wurde nicht bezahlt, weil ich niemanden kenne, der ein Feind von Centropolis ist. Ich gehöre auch keiner Organisation an. Ich bin völlig unpolitisch. Ich habe mich da nie reingemischt. Was wollen Sie von mir? Warum halten Sie mich hier fest? Ich will meine Frau sprechen. Wir geben Ihnen eine Chance. Sagen Sie uns die Namen Ihrer Hintermänner und Sie sind noch heute Abend ein freier Mann. Es ist eine Rolle, ein Theaterstück. Es hat mit Politik nichts zu tun. Es ist Kunst. Verstehen Sie doch, das Stück spielt in der Vergangenheit. Das gibt es doch alles gar nicht mehr. Es ist Kunst! Nachrichten. Heute Morgen ist der Minister für Industrie, Handel, Fernmeldewesen, Ernährung und Bodenschätze, Professor Dr. Balthasar Allmann, mit seiner Frau vom Zentralflughafen Zentropolis zu einer geheimen diplomatischen Mission mit unbekanntem Ziel abgeflogen. Wie wir bisher aus zuverlässigen Quellen erfahren konnten, handelt es sich dabei um Vorgespräche zu einem Abkommen zur Sicherung von Rohstoffvorkommen in Lateinamerika. Pet? Ja? Sie übernehmen heute die Lieferung nach C1. Der Regierungswagen ist im Norden irgendwo stecken geblieben. Beeilen Sie sich, die Organe werden dringend gebraucht. Hier auf dem Zettel steht die genaue Adresse und wie Sie fahren müssen. Und kommen Sie sofort zurück. Wir haben noch eine Menge zu tun. Es gibt keine Namen. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Es gibt keine. Die Geschichte mit der Schauspielschule und der verstaubten Bibliothek im Keller ist doch zu albern. Die nimmt Ihnen doch keiner ab. Es ist die Wahrheit. Die Namen. Menenius Agrippa, der Mann, der das Stück geschrieben hat, heißt Shakespeare, das Stück Coriolan. Diese Angaben hat der Computer überprüft und akzeptiert. Also, was wollen Sie noch? Bald. So eine brisante Geschichte erzählt man nicht einfach so. Das wissen Sie doch selbst. Ich habe sie aber einfach so erzählt. Verstehen Sie, ich bin Schauspieler. Sie wissen doch, was das heißt, Schauspieler sein. Theater spielen. Der Geruch der Bühne. Der Kontakt mit dem Publikum, der Applaus. Sie haben eine wichtigere und verantwortungsvolle Rolle übernommen. Freiwillig. Weil wir bald verhungert sind. Weil der Sozialhelfer uns mehr abgenommen hat, als er gebracht hat. Dass Pat zweimal die Woche mit ihm schlafen musste. Weil wir raus wollten aus dem Dreck. Weil wir nachts nicht mehr geschlafen haben aus Angst vor Einbrechern. Weil der Fernseher monatelang nicht repariert werden konnte. Weil die Post keine Briefe mehr zugestellt hat, weil ich gedacht habe, jeder kriegt seine Chance. Sie haben Ihre bekommen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, was für eine Chance das ist, dann hätte ich sie abgelehnt. Dann hätten wir sie gleich erschossen. Wer ist eigentlich der richtige Minister? Der richtige Minister? Ja, der richtige Minister. Ich habe ihn noch nur gespielt. Ich habe von Politik keine Ahnung gehabt. Ich habe nur eine Rolle gespielt. Ich bin noch nicht der echte Minister. Irgendjemand muss das doch machen, die Politik. Dr. Norman, mach es tut mir leid. Um diese Zeit ist kein Durchkommen. Ohne den Hubschrauber hätte ich es nicht mehr geschafft. Mein liebes Kind, das haben Sie ganz ausgezeichnet gemacht. Darf ich Ihnen ein Glas Champagner anbieten? Ich habe noch nie Champagner getrunken. Ach, das müssen wir aber feiern. Tagesarbeit, abends Gäste. Saure Wochen, frohe Feste. Sei dein künftig Zauberwort. Na, wie gefällt Ihnen meine Hexenküche? Es ist sehr eindrucksvoll. Mein liebes Kind, was Sie hier sehen, ist das achte Weltwunder. Einer der kühnsten Träume der Menschheit wurde verwirklicht. Die Unsterblichkeit. Wir haben den Tod abgeschafft. Fantastisch. Mein Lebenswerk. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, endlich einen Menschen von draußen hier zu haben. Was ist ein Künstler ohne Publikum? Was ein Maler ohne Betrachter seines Kunstwerkes? Und bin ich nicht der Erste unter den Künstlern? Schwester Gloria, Stehe ich nicht auf einer Stufe mit dem Schöpfer aller Dinge? Mein liebes Kind, nur mir und meiner Arbeit haben Sie es zu verdanken, dass Centropolis eine blühende Stadt ist, in der jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann, in der die Freiheit und die Würde des Menschen geachtet werden, in der die Wirtschaft floriert und der Fortschritt regiert. Mir verdanken Sie, dass Centropolis nie mehr der Tyrannei und der Willkürherrschaft anheimfallen wird. Ich... Sie schauen mich unglaublich an. Ich kann Sie verstehen. Es klingt zu unwahrscheinlich. Ich möchte einmal sagen, es übersteigt jedes Vorstellungsvermögen. Sehen Sie hier. Hinter jedem dieser Monitore verbirgt sich eine Lebensstation. Jede dieser Stationen ist eine in sich geschlossene gewaltige Computerzelle, die aber miteinander über Konferenz oder Einzelschaltungen in Kommunikation treten können. Es sind die führenden Männer aus Industrie, Handel und Wirtschaft, hohe Militärs und Philosophen, die durch mich unsterblich, ihre Intelligenz und ihr Wissen in den Dienst von Centropolis gestellt haben. Diese Männer, die alle noch die beiden großen Kriege persönlich mitgemacht haben, bestimmen und entscheiden über die Geschicke von Centropolis. Und Ihre Arbeit, meine Liebe, ist ein wichtiger, wenn auch kleiner Baustein in dieser Kette der Wunder. Sie meinen die Organe? Ja, denn eine der Voraussetzungen für die Erhaltung des Lebens dieser Männer ist die permanente Transplantation. Natürlich gibt es noch eine Unzahl technischer Vorkehrungen, deren Beschreibung Sie aber langweilen würde. Unser Sicherheitsoffizier kommuniziert mit dem Initiativausschuss. Wir werden uns einmal einschalten. Zeuge eines historischen Augenblicks. Mein liebes Kind, diese Ehre wird nicht jedem Sterblichen zuteil. Sondermeldung. Wie soeben gemeldet wurde, ist unser Minister für Industrie, Handel, Fernmeldewesen, Ernährung und Bodenschätze, Professor Dr. Balthasar Allmann, einem Attentat zum Opfer gefallen. Der Minister, der sich in geheimer Mission in einem lateinamerikanischen Land aufhielt, wurde bei einer Besichtigungsfahrt von mehreren Schüssen getroffen und brach sofort tot zusammen. Wie aus dem Verteidigungsministerium verlautete, erwägt die Regierung militärische Maßnahmen, da für die Sicherheit zentropolitanischer Bürger, die sich in diesem Land aufhalten, nicht mehr garantiert werden kann. Ich gehe in den Norden. Bist du verrückt? Ja, ich weiß, für wen das alles gemacht wird. Das Attentat. Der Minister. Mary. Das war bald. Du bist verrückt. Nein, ich bin nicht verrückt. Erinnerst du dich an die alte Frau, die nicht sterben wollte? erreicht. Pitt, was ist passiert? Zentropolis von Walter Adler. Es sprachen Bald Ernst Jacobi, Pet Cordula Tranto, Mary Eva-Katharina Schulz, Kain Hans Korte, Aufnahmeleiterin Gustl Halenke, Chefarzt Hans Kaninenberg, Lautsprecher Michael Degen, Terroristin Rosel Schäfer und andere. Regie Walter Adler. Produktion Westdeutscher Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, Südwestfunk 1975.